1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt: Ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Gerne möchte ich mit Leuten sprechen, die Opfer eines Verbrechens geworden sind oder die selbst ein Verbrechen zu verantworten haben. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Martin und Martin ist 39. Guten Morgen, Martin. Hallo? Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo. Ja, hallo Martin, schön, dass du da bist. Ja, wunderbar. Ja. Ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Kann man schon für mich persönlich so sagen. Ich hatte vor 3 Jahren eine Begegnung mit einem Radfahrer, mit einem Wesen, das mir im Dunkeln entgegenkam. Ich habe nur einen Windhauch gemerkt und habe dann gemerkt, okay, es ist ein Radfahrer ohne Licht unterwegs, und habe ihm das dann so hinterhergerufen und war dann abgehakt. Und du warst Fußgänger. Ich war Fußgänger, ja. Ich war auf dem Weg zu meinem Auto, ich kam gerade zum Einkaufen, ja. Und war dann auf dem Weg zum Wagen, der in der Seitenstraße stand, und als ich dann dort in die Seitenstraße unterwegs kam, sah ich diesen Radfahrer wieder zurückkommen. Also ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich denke, da passiert jetzt was. Irgendwas sagte es mir. Und das war also schon, und der hat mich dann noch auf dem Rad sitzend angepöbelt und ja. Also dich beschimpft, weil du ihn gemaßregelt hast? Sozusagen, mich angepöbelt, angespuckt, dann habe ich ihm eine Ohrfeige verpasst und alles noch mit Einkaufstaschen sozusagen in einer Hand und dachte, gut, das ist gut, und das war für ihn erst das Signal, erst richtig loszulegen. Das heißt, mich mit Tritten und Schlägen zu traktieren, insbesondere aber mit Tritten. Aber du hast mit der Gewalttätigkeit angefangen. Ich habe mit der Gewalt, ja gut, wenn ich natürlich bespuckt werde und dann muss man nicht unbedingt draufschlagen. Bitte? Muss man ja nicht unbedingt draufschlagen. Ja, also wenn ich weiß nicht, wie jemand reagiert, aber wenn ich bespuckt werde, dann lasse ich mich natürlich nicht links und rechts bespucken. Ich habe ihm ja im Prinzip nichts getan, sondern ihm nur gesagt, nach dem Motto, Mensch, mach's Licht an, und für mich war das Thema erledigt. Aber wenn ich dann natürlich so angegangen wäre... Bevor du weiter erzählst, vielleicht nochmal eine kurze Nachfrage. Ja. Was genau hast du ihm zugerufen? Hast du den ungefähren Wortlaut noch in Erinnerung? Ich habe ihm zugerufen, Mensch, mach's Licht an. Also so richtig, auch wütend natürlich, Mensch, mach's Licht an. Ne? Und, also du hast ihn nicht beleidigt? Irgendwie, nein, das kann ich jetzt nicht sagen, also dass ich ihm irgendwie, du Penner oder was weiß ich, hinterhergerufen habe, sondern einfach, Mensch, mach's Licht an. Ne? Und aber natürlich, klar, mit Emotionen. Verstehe. Klar. So, jetzt hast du ihm eine gelangt und dann hat er zurückgelangt. Ja, dann hat er nicht nur zurückgelangt, sondern hat sein Fahrrad dann fallen lassen und ist dann wirklich, die Ohrfeige war dann einfach für ihn sozusagen zu viel. Das hat ihn nicht gestoppt, das hat ihn dann nur noch beflügelt, zu sagen, okay, jetzt kriegt das richtig. Und auf die Aggression war ich dann natürlich nicht mehr eingestellt. Welche Aggression kam denn dann? Ja, Hiebe, den ich noch mit Fausthiebe, den ich noch ausweichen konnte, aber den dritten, gezielte Tritte, also wie von einem Schläger in den Oberschenkel, den konnte ich dann nicht mehr ausweichen. Das heißt, du lagst dann auf der Erde? Ich lag nicht auf der Erde, ich habe mich nur auf den Beinen halten können, aber das Bein, das rechte, der rechte Oberschenkel ist also blitzschnell angeschwollen. Das heißt, ich konnte ihn auch nicht mehr zurückhalten, nicht mehr laufen. Das ging einfach nicht mehr. Wie endete denn die Situation dann? Der ist geflüchtet. Der ist geflüchtet. Also der hat ja ordentlich eine noch verpasst oder mehrere verpasst? Der hat mir drei Dritte in den Oberschenkel verpasst. Der Oberschenkel ist angeschwollen, er ist geflüchtet. Ich habe ihn auch nicht erkannt. Ich weiß nur, dass er wahrscheinlich relativ jung war, so um die 20. Und der ist so schnell wieder abgehauen, wie er auch gekommen ist. Um wie viel Uhr genau war das? Das war abends um 7, Ende Oktober. Ende Oktober, das war dunkel, natürlich, war dunkel. Deswegen hast du es gesagt mit dem Licht. Richtig. Was geschah dann? Hast du dann die Polizei angerufen? Ich war erstmal einen Moment lang total fassungslos, bin dann zu meinem Auto gehumpelt und hab dann noch die Polizei anrufen können und auch den Krankenwagen. Die waren also innerhalb von Minuten waren die dann da Hattest du eine Verletzung? Ich hatte eine Schramme an der Stirn. Das war aber die wirkliche Verletzung, die ich natürlich auch gemerkt habe, war das rechte Knie oder der rechte Oberschenkel, der im Prinzip doppelt so dick war wie vorher. War da was gebrochen oder? Nein, es war nichts gebrochen, aber es war eine hinterher stellte sich dann raus, also im Krankenhaus ist dann verbunden worden und es war im Prinzip eine riesige Prellung und erst zwei Tage später, weil am 1. November war dann natürlich Feiertag und am 2. bin ich dann zum Orthopäden gefahren worden und der hat sich das dann angeguckt und war entsetzt, wie das im Krankenhaus behandelt worden ist. Jetzt heißt unsere Sendung, ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Inwiefern hat dieser Vorfall dein Leben verändert? Verbrechen, ich bin etwas gebremst, Verbrechen zu sagen, es ist ein übler Vorfall, aber inwiefern hat das dein Leben verändert? Ja, es ist in dem Sinne natürlich auch kein Verbrechen jetzt im klassischen Sinne, aber es hat den so verändert, dass ich fünf, sechs Wochen nach dieser Angelegenheit, also erstmal nach 4, 5 Wochen wieder laufen konnte und dann irgendwann so Mitte Dezember dann Probleme hatte mit dem Gehen und sich dann hinterher so um Weihnachten 2005 herausgestellt hat, dass durch diese Tritte letztlich eine Thrombose hervorgerufen worden ist. Und zwar Oberschenkel wie Unterschenkel und das ist natürlich, das kann lebensgefährlich absolut, sein. Absolut, ja. Also das ist auch nicht sofort erkannt worden, auch nicht vom Also das heißt, dass ein eher, ich sag jetzt mal, ich will das nicht geringschätzen, was du sagst, aber dass ein eher kleinerer Vorfall durchaus eine unter Umständen tödliche Folge gehabt hätte können. Das ist absolut richtig. Ja. Ja, das ist richtig. Das ist auch dann im Krankenhaus. Ich habe das also am Anfang, ich habe immer gemerkt, dass ich hatte dann eine Strumpfhose bekommen und habe die dann gedacht, okay, jetzt ziehst du mal 3 Wochen an und dann nicht mehr getragen und dann ist jedes Mal dann der Fuß so im Unterschenkelbereich angeschwollen und dann bin ich von meiner Seite aus ins Krankenhaus gegangen. Die haben dann eine entsprechende Untersuchung gemacht, Oberschenkel wie Unterschenkel, haben gesagt, ist eine Thrombose, ist... Wie hat man die dann beheben können oder... Beheben können kann man das, indem man... Zum einen entsprechende Medikamente gespritzt bekommt. Ja. Ist das so geschehen bei dir dann auch? Das ist geschehen und dann auch mit einer, dann bekommt man auch einen entsprechenden Strumpf, einen Kompressionsstrumpf angelegt, der also bis zum Oberschenkel hochgeht. Das heißt, die ganze Sache ist dann gut ausgegangen für dich nach Angst? Ja, es ist aber so, dass das eine Krankheit, also dass das eine Sache ist, die nie mehr ganz weggehen Ach wird. So. Es wird also eine Thrombose, weil ich weiß mittlerweile, dass ich eine Neigung dazu habe, so genetisch bedingt, das weiß ich seit diesem Jahr, aber es ist eine Sache, die nie mehr komplett weggehen wird. Das heißt, auf den Strumpf werde ich wahrscheinlich auf lange Zeit angewiesen sein. Achso, den hast du heute immer noch. Den habe ich auch heute noch an, mittlerweile allerdings einen kurzen, also einen Kniestrumpf und ich muss also wahrscheinlich auf lange Jahre hinweg blutverdünnende Medikamente nehmen. Martin, wenn du jetzt zurückdenkst an diesen Vorfall, was hast du jetzt da für eine Konsequenz rausgezogen? Ich habe eigentlich im Moment Konsequenz in dem Sinne keine, aber ich würde also... Ich meine, in der Richtung bist du jetzt vorsichtiger geworden, wenn du nochmal irgendwas beobachten würdest, oder würdest du sagen, ich würde es genauso wieder machen? Also ich würde sicherlich jemandem, wenn da jemand betroffen ist, oder ich würde da sofort einspringen zu helfen, weil ich jetzt die eigene negative Erfahrung gemacht habe, aber... Nee, ich meine, würdest du auch nochmal jemanden, zum Beispiel, wenn so eine Situation käme, da fährt jemand ohne Licht, saust dann die vorbei, würdest du ihn auch nochmal so ansprechen? Ich würde glaube ich, noch normal. Ich würd dann aber mit einem anderen Gedanken, wo ich sage, gut, da kann ja das passieren. Ich habe 10 Jahre lang Kampfsport gemacht und das hat mir in dieser Situation leider nichts genutzt, weil ich dann natürlich, das war nachher die Ohnmacht. Ich konnte es nicht anwenden. Also ich konnte mich im Prinzip in einem ganz bestimmten Moment nicht selbst schützen. Ich nochmal sagen muss, vielleicht, ich meine, hinterher ist man immer klüger, vielleicht hätte man mehr deeskalierender reden sollen, als den gleich dann zuschlagen. Dadurch hat sich das Ganze natürlich noch mehr hochgeschaukelt. Aber du sagst natürlich, in der Situation warst du auch aufgebracht und er hat dich bespuckt und da war das dann deine Reaktion, dass es so gekommen ist. Ja, natürlich hätte man sagen können, okay, lass ihn spucken, lass ihn machen aber das ist natürlich, es ist vielleicht im Nachhinein vernünftig, ist natürlich ein bisschen theoretisch, weil das lässt sich natürlich niemand gefallen. Ja, und in der Situation reagiert man natürlich auch dann völlig emotional. Und ja, das ist natürlich auch, ich wollte ihn einfach stoppen, wo ich sage, komm, Ohrfeig und jetzt ist Schluss. Ja, Und dass ich dann aber jemanden erst recht auf die Palme bringe. Ist ja in der Regel auch voraussehbar, dass man einen dann noch mehr auf die Palme bringt. Ja, ja. Na, wie auch immer. Ich wünsche dir auf jeden Fall Gesundheit, Martin, dass da nichts Schlimmes oder Übles weiter raus wächst. Ja, ich habe mittlerweile damit eigentlich, ich lerne damit natürlich zu leben. Ja. Es ist jetzt auch, es gibt ganz andere Dinge da, also die, oder Leute, die ganz andere Sachen haben. Also insofern kann ich da gut mit umgehen, aber es beschäftigt mich manchmal. Danke dir für deinen Anruf. Wünsche dir alles Gute und hoffentlich passiert sowas nicht nochmal. Ja, und viel Glück mit deiner Sendung. Danke sehr, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Und hier ist die Julia. Julia ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Julia. Hallo. Hallo. Das Thema heißt, ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Genau. Was ist es bei dir, Julia? Ja, ich bin in einer Disco gewesen und wurde angemacht von ein paar Typen. Und meine Freundin und ich haben nicht darauf reagiert und sind weitergegangen zur Kasse, wollten bezahlen. Was heißt angemacht? Was haben die gemacht? Ja, halt, was für geile Mädels. Ach so, also Sprüche. Ja, genau, angegraben. Und bei der Kasse standen sie dann vor uns und auf einmal haben sie angefangen, uns zu beleidigen. Ich denke mal, weil wir nicht auf ihre Anmacher eingegangen sind, ich weiß es aber nicht. Wie viele Typen waren das? Vier. Ja. Ihr wart zu zweit? Wir waren zu zweit, genau. Und wir sind dann rausgegangen und vor der Disco waren so Treppen. Und dann haben sie uns schon zugerufen, na, da sind die deutschen Schlampen wieder. Und wir wieder... Die Jungs waren keine Deutschen? Nee, es waren Griechen. Und wir sind weitergegangen und dann haben sie uns die Treppe runtergeschmissen. Und ich war erst bewusstlos und als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich nur noch einen Schuh gesehen, der in mein Gesicht geschossen wurde. Und war wieder ohnmächtig. Und als ich dann wieder zu mir kam, habe ich zu meiner Freundin geguckt und die lag an der Seite, war völlig zusammengekauert. Und die haben eingetreten. Und dann haben sie gemerkt, dass ich auch wieder da bin. Sind sie alle vier auf mich drauf und auch eingetreten und draufgeschlagen und alles. Das ist ja unfassbar. Das war um wie viel Uhr ungefähr? 4:45 morgens. In der Frühe. Ja, genau. Es waren sonst keine Leute in der Nähe? Nicht wirklich. Und wenn, dann sind sie weitergelaufen. Also zwei Jungs waren da, die standen daneben und haben gesagt, redet miteinander, aber es war gar nicht möglich. So, dann haben die euch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes richtig misshandelt oder in brutalster Weise zugerichtet. Genau. Also und dann? Gesicht getreten, alles, ne? Ja, und dann haben sie eine Flasche abgeschlagen, also eine Glasflasche, und wollten mit der auf uns los. Und dann hat einer von denen, oder von, ich weiß nicht, irgendwer hat dann gerufen, ja, die Polizei, die Taxifahrerin hat die Polizei gerufen. Ah, da hatte jemand das beobachtet. Genau, und eine Taxifahrerin, die stand genau unten an der Treppe und hat sofort Polizei gerufen. Und dann sind die vier Typen noch aufs Taxi los und haben uns noch zugeschrien, ja, ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Wir werden euch finden, egal wo ihr seid. Und sind dann noch aufs Taxi los, haben versucht, an die Taxifahrerin ranzukommen. Aber die hat alles zugemacht und die hatte auch an dem Taxi richtige Fußabdrücke, weil die reingetreten haben und reingeschlagen haben, alles. Richtig aggressiv. Ja. Und dann kam hoffentlich bald die Polizei. Ja, ja. Und da waren die weg. Und ja, die sind abgehauen, die Taxifahrerin ist noch hinterhergefahren, hat sich auch das Kennzeichen und Auto und alles gemerkt. Ach, die hatten ein Auto dabei? Ja. Also, ja, und dann haben sie zwei unterwegs rausgelassen. Und dann ist Großverhandlung, komplett Raum Stuttgart und Umgebung rausgegangen. Und die zwei, die noch im Auto waren, haben sie dann auch direkt in der Nacht noch gefasst. Hatten die Drogen oder Alkohol zu sich genommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also jetzt erzähl erstmal weiter noch von dir oder von euch beiden. Ihr seid ja ins Krankenhaus gekommen. Nee, sind wir nicht. Wir sind, also am nächsten Tag bin ich ins Krankenhaus gefahren. Erst am nächsten Tag? Ja. Das klingt so dramatisch, was du gerade erzählt hast. Da würde ich denken, du hast schon eine Verletzung davongetragen. Ja, aber wir haben das nicht gemerkt. Wir standen komplett unter Schock. Also und die Polizei hat auch nicht veranlasst, dass ihr ins Krankenhaus kommt? Nee, die hat uns gefragt und wir haben gesagt, nee, uns geht's gut, wir wollen nach Hause. Wir haben das gar nicht verstanden. Wir waren am Bluten und wir haben es nicht gemerkt, weil wir so unter Schock standen. Ach so, ja. Und ja, am nächsten Tag bin ich dann ins Krankenhaus, bei meiner Freundin ging es gut. Die hatte nur Schürfwunden, blaue Flecken. Mhm. Und mir war schwindelig, schlecht, so. Und ich bin dann ins Krankenhaus, kam direkt auf die Intensivstation. Mhm. 3 Tage. 3 Tage? Ja. Und was wurde festgestellt? Im Krankenhaus nur Gehirnerschütterung und ja, die Rippen angebrochen. Mhm. Und Schleudertrauma. Naja, das reicht ja schon. So, mhm. Ja, aber es geht ja alles noch weiter. Das war dann im Krankenhaus, dann bin ich entlassen worden und es wurde nicht besser. Mhm. Also meine Rippe tut jetzt noch weh und das war am 16.07. Mhm. Und Atemprobleme habe ich auch jetzt noch und Kopfschmerzen seitdem durchgehend. Und jetzt muss ich morgen, also ich war beim Neurologen, da ist aber alles gut gewesen, mhm. Muss jetzt morgen nochmal zum Radiologen ins MRT, weil nicht ganz sicher ist, ob das Rückenmark verletzt wurde durch die Tritte, mhm, dass die Rippe halt da irgendwie so, es ist so ein Band zwischen Knochen und Rückenmark und dass das verletzt wurde, ist halt sehr wahrscheinlich. Das heißt, und das wird morgen diagnostiziert? Genau. Morgen. Mhm. Aber ich war 8 Wochen krankgeschrieben. Das hört sich ja krass an, Julia. Ach. Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist jetzt aus diesen Männern geworden? Ich weiß es noch nicht. Ich habe gestern einen Anruf von meinem Anwalt bekommen, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind. Und jetzt geht's halt demnächst vor Gericht. Aber die haben alles bestritten, haben gesagt, wir hätten sie angegriffen. Mhm. Was halt überhaupt nicht stimmt, meinte auch mein Anwalt sofort, weil wir haben Zeugen und das ist alles gleich. Und wir wurden ja unterschiedlich vernommen. Ja. Und die Zeugen haben haargenau das Gleiche gesagt wie wir. Jetzt muss ich noch mal fragen, das habe ich gerade jetzt nicht ganz so mitbekommen bei deinen Erzählungen. Die beiden, die im Auto saßen, hat man dann sofort erwischt. Ja. Und die beiden, die vorher ausgestiegen waren, auch noch in derselben Nacht oder am Morgen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt erwischt wurden. Ach so, es geht nur erstmal um diese 2, die im Auto saßen. Ja, aber das waren auch die Schlimmsten. Also das war einmal der mir ins Gesicht getreten hat und einmal der mit der Flasche auf uns los wollte. Also das waren wirklich die Schlimmsten. An die kannst du dich so genau erinnern sogar? An die 2, ja. An die anderen beiden nicht ganz genau. Hast du die denn jetzt schon gesehen wieder? Ja, ich musste die direkt in der Nacht noch identifizieren. Ach so, bei der Polizei. Ach so. Ja. Es gibt ein Verfahren, eine Gerichtsverhandlung. Ja. Ich hoffe, dass ihr gute Rechtsbeistände habt, deine Freundin und du. Meine Freundin hat noch gar keinen Rechtsbeistand und ich habe hoffentlich einen guten. Mhm. Meine Freundin, die hat den Ernst der Lage nicht so verstanden. Die hat auch nicht verstanden, dass es mir so lange noch danach so schlecht ging, weil bei ihr war ja nichts. Ja, aber trotzdem muss sie, auch wenn sie mit einem Schrammer davongekommen ist, doch auch einen Schock bekommen haben. Ja. Das ist ja doch eine Situation, wo man um die Gesundheit, wenn nicht um das Leben, aber um die Gesundheit wankt, wenn man so zusammengeschlagen wird von 4 Männern. Das ist ihr seid 2 Mädels. Deine Freundin ist wahrscheinlich in deinem Alter, um die 20 rum. Ja. Was hat das denn jetzt für dich so seelisch für eine Nachwirkung? Das ist am 16.07., sagst du, ist das passiert. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Was hat das für eine Nachwirkung? Ich traue mich einfach nicht mehr auf die Straße. Das verstehe ich, das glaube ich. Auch man sagt zwar immer, wenn die Menschen drohen, ne, da passiert nichts und so. Das hat uns auch die Polizei gesagt, das sagt mir auch mein Anwalt. Aber es ist immer leicht zu sagen. Weiß nicht. Ach so, du hast Angst vor denen, die da vielleicht noch rumlaufen oder von deren Freunden. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man sowas erlebt hat, generell ängstlicher ist, dass einem vielleicht wieder sowas passieren könnte. Alles, ja. Also, aber ich habe sogar Angst in meiner eigenen Wohnung. Mhm. Weiß nicht, wenn ich in die Küche gehe zum Beispiel, dann gucke ich erstmal, ob da irgendwo irgendwas ist, was sonst nicht so ist. Und die streiten alles ab? Ja, komplett. Ihr hättet sie angegriffen? Genau. Was ja völlig absurd ist, was zwei Mädels 4 Jungs angreifen sollen. Genau. Das ist auch komplett. Und vor allem haben die, denke ich mal, nichts, weil wir konnten uns einfach nicht wehren. Mhm. Wie der Vorredner auch schon gesagt hat, also ich habe auch Kampfsporterfahrung und es hat mir gar nichts gebracht in der Situation. Mhm. Weil was glaubst du denn, was mit denen los war, dass die auf 2 völlig harmlose Mädchen drauf losgehen? Ich weiß es nicht. Das ist vor allem die Nobel-Disco schlechthin in Stuttgart. Ja, so wurde es mir immer gesagt. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Drogen genommen haben oder sonst irgendwas. Das Erste, was die Polizei gesagt hat zu den 2, war nur, ja, die sind ja schon bekannt. Ach so. Also vielleicht machen die das aus Langeweile. Ja, oder sie sind auch in Sachen Drogen bekannt, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Und war gerade auch mein erster Gedanke, dass die irgendwie völlig zu waren mit Kokse, mit Pillen oder Ecstasy oder weiß ich was, mit irgendwas. Keine Ahnung, das kann ich nicht nachvollziehen. So, jetzt ist aber neben der seelischen Erschütterung, die du davon trägst oder die immer noch anhält, eben auch noch die Angst, hoffentlich habe ich nichts Schlimmeres im Rückenmark. Ja, alles. Ich möchte einfach einen Tag wieder ohne Kopfschmerzen haben. Mhm. Oder überhaupt ohne Schmerzen. Mhm. Oder einen Tag ohne Schmerzmittel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dir im Moment noch die Angst um die körperliche Versehrtheit, Unversehrtheit, noch so die seelische Erschütterung überschattet. Ja, ich habe schon geguckt wegen Therapieplätzen oder so, weil ich damit einfach nicht klarkomme. Mhm. Und es gibt halt nichts in Stuttgart und Umgebung, was von der Kasse übernommen wird. Ach. Die sind alle ausgebucht, komplette Jahr. Und ich habe nicht das Geld, um es privat zu bezahlen. Verstehe. Aber da möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin gleich noch ein paar Worte sprichst. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Einer so großen Stadt wie Stuttgart muss eine so, das ist ja ein akutes Trauma, unter dem du leidest. Muss irgendetwas zu arrangieren sein. Würden wir dich gerne im Rahmen dessen, was wir hier leisten können, dich noch beraten. Super, danke. Vielleicht können wir dir da ein bisschen weiterhelfen. Mhm. Auf jeden Fall wünsche ich erstmal, dass du gesund bist und dass morgen du gut aus dieser Untersuchung rauskommst. Mhm. Und dann wünschen wir natürlich alle, dass diese Kerle aber so hart bestraft werden, wie es nur irgend auf der Grundlage unseres Gesetzes geht. Ja, danke. Das hätten die wirklich verdient, aber auch wirklich. Und ich hoffe nicht, man hört es ja immer wieder, dass die dann irgendwie doch mit einer Kleinigkeit davonkommen, lachen die sich ins Fäustchen und am nächsten Wochenende geht's wieder los. Das ist auch alles mit dem Schmerzensgeld und die ganzen Kosten, die ich hatte in der Zeit. Das ist auch fraglich, ob ich das überhaupt bekommen kann, ob die überhaupt zahlfähig ja, sind. Ja. Unglaubliche Geschichten sind das. Unglaublich. Ja. Ich wünsche, dass ihr zu eurem Recht kommt. Und ich sage das, glaube ich, im Namen von allen Zuschauern und Zuhörern jetzt. Dankeschön. Liebe Julia, wir machen es so, du legst bitte auf und Heide, meine Psychologin, heute Nacht ruft dich gleich an. Dankeschön. Alles Gute und schönen Gruß an deine Freundin. Mach ich. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Nummer für unser Thema heute Nacht. Ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Möchte mit Leuten sprechen, die einmal schon Opfer eines Verbrechens geworden sind. Oder auch mit Tätern, die ein Verbrechen zu verantworten haben, dafür verurteilt wurden. Und ja, wer interessiert daran, wie ihr heute die Sache seht und wie ihr dazu steht? 0800 220 50 50. Maria, guten Morgen, 34 Jahre alt. Hallo Maria. Hallo. Bist du Opfer eines Verbrechens geworden? Ja, und zwar vor 19 Jahren. Vor 19 Jahren? Ja. Ja. Ja, da wurde ich von 5 Männern vergewaltigt. Von 5 Männern? Ja, über mehrere Tage. Da warst du 15 Jahre alt, ne? Ich hab mal ja, fast. Hm. Über mehrere Tage? Ja. Erzähl mal, wie haben die dich zu packen gekriegt und wie lief das ab? Also, der eine von den 5 Männern, der war irgendwie weit verwandt mit meiner Mutti, und aber ganz weit, und ich hatte ihn ja kaum gekannt, und ich habe ja damals meine dritte Spätschicht in meiner Lehrstelle. Stopp, versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen. Du hast deine Werkschicht, ich habe es nicht verstanden. Spätschicht, achso. Ja. Du hast schon gearbeitet mit 15 in einer... Nein, nicht gearbeitet, das war meine Lehre, und ich hatte meine erste paar Tage Praktikum. Ach so. Ja, und da habe ich gerade meine dritte Spätschicht gehabt. Ja. So, und da bin ich ja, das war so gegen 7, bin ich ja mit der Straßenbahn praktisch von der Lehrstelle nach Hause gefahren. Um 7 Uhr? Ja, abends. Abends, ja. Ne? Also 19 Uhr. So, dann bin ich eingestiegen und ein paar Haltestellen später stiegen diese jungen Männer rein. Also 2 Tschechen und 3 Romas. Mhm. Ja, also ich muss ja auch sagen, ich komme ja nicht aus Deutschland. Ich komme aus der Tschechischen Republik. Ja. Ja, und... Und einen von denen kanntest du? Einen von, ja, so flüchtig. Sehr flüchtig, ja. Ja. Mhm. Die waren dann viel älter als du? Ja, alle. Wie viel älter ungefähr? So ungefähr. So, der Jüngste, glaube ich, war so um die 19 und der Älteste, das war ja eben dieser Initiator, und der war so 31. Mhm. So, die sind zugestiegen. Die sind zugestiegen. Ja. Angetrunken oder vielleicht auch mit Drogen, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die beste Laune. Ja, und in dieser zweite Zug von der Straßenbahn praktisch, oder zweite Waggon, da saßen kaum Leute, ein, zwei Personen, und dann eben sie da drin. So, und er hat mich ja auch gesehen und gleich erstmal, grüß mal deine Mama und so. Und ja. Ich, oh ja, danke. Mehr habe ich mir noch nicht großartig was dabei gedacht. Gegenteil, habe ich noch gedacht, okay, wenn der dabei ist, brauchst du keine Angst haben. Ja, und auf einmal saß so eine vor mir praktisch und dann hat den anderen imponieren wollen, glaube ich. Mhm. Ja, und dann wollte er mir auch einen Kuss geben. Und ich war ja noch eine Jungfrau und dann bin ich ja einen Schritt zurück, oder besser gesagt, habe ich ja gezückt, und in dem Moment, ja, hatte mein Kopf und meine Haare so geschnappt, die waren extrem lang, also bis zum Popo fast. Mhm. Ja, und da hat er mit dieser Zopf praktisch gegen die Scheibe geknallt. Und das passiert aber alles noch in der Bahn. In der Straßenbahn, genau. Ich habe es gerade nicht richtig verstanden. Waren da überhaupt keine Leute in dem Abteil? Doch, doch. Da waren ein, zwei Leute, aber die haben sich nicht gekümmert. Gar nicht interessiert. Mhm. Also lieber auch gar nicht eingreifen, bevor wir selber, ja. Ja. Haben die dich dann mit aus der Bahn herausgenommen auch? Ja, hinterher denn, ja. Wohin sind die mit dir gegangen? Also sie haben mich da rausgeholt aus der Straßenbahn, ne? Also haben wir angezogen, regelrecht. Und ja, und dann konnte ich mich da irgendwie ausborsten, sag ich mal, so, und wollte ich fliehen. Und in dem, wo ich ja angefangen habe zu laufen, sind sie hinterher und haben sie mich halt beschimpft. Und hast du geschrien, während du versucht hast zu fliehen? Ja, natürlich habe ich geschrien. Oh mein Gott, na klar habe ich geschrien. Aber sie haben dich dann gepackt. Ja. Wohin haben sie dich dann... Auf einmal war da ein Auto und ich weiß nicht, wo und wie es kam, dass das Auto plötzlich da war, so eine alte Lada, und ich sitzte mittendrin, also ich war auf einmal in dem Auto drin. Wie furchtbar, das heißt, ja. diese fünf Männer? Ich habe das, ja, praktisch sechs, weil... Praktisch sechs, weil da ein Fahrer noch war. Ja. Wo sind die dann mit dir hingefahren, Maria? In eine Garage. In eine Garage? Ja. Und die war doch? So an Wald. Irgendwie, also finden werde ich das wahrscheinlich heute nicht mehr, glaube ich. Und in dieser Garage hat die Vergewaltigung stattgefunden. Die Vergewaltigungen? Mehrere, ja. Das heißt, alle Männer haben dich vergewaltigt? Also, ich bin mir sicher, alle bis auf einen. Auf den einen bin ich mir ja nicht so hundertprozentig sicher. Mhm. Also, an den kann ich mich nicht wirklich erinnern. Aber an die anderen, also die Gesichter, die Gerüche und ja, und wie sie halt... Ich könnte mir vorstellen, dass du in dieser Situation absolute Todesangst hattest. Bei zweiten, dritten Mal, also als sie in mir waren, da bin ich einfach gestorben nach außen und nach innen wahrscheinlich auch. Also, wie lange hatten die Männer dich in ihrer Gewalt? Ja. Wie lange? Gut, 4 Tage. Fünf. 4 Tage? Ja. 4 Tage hatten die dich in ihrer Gewalt. Du hast 4 Tage in dieser Garage. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja vollkommen diese Zeitgefühl verloren. Ja. Ich weiß bloß, dass das hell war, dann war das wieder dunkel, dann war das wieder hell. Ich konnte zwischendurch schlafen, aber ja, da war immer einer, der auf mich aufgepasst hat. Dann haben sie mich... Und das war alles in dieser Garage? Das war alles in der Garage, ja. Und das war alles in Deutschland? Nein, nein, das war in der Tschechischen Republik. Achso, ich dachte, du seist aus der Tschechischen Republik und würdest in Deutschland wohnen. Das war damals, nein, das war damals, das war damals in der Tschechischen Republik. Genau, das ist da passiert, und das war praktisch der Grund, was mein Leben verändert hat. Wie bist du denn dann, entschuldige, wenn ich unterbreche, wie hast du dich von diesen Männern befreien können? Eigentlich gar nicht. Also das war ja so, dass sie mir denn meine Postkarte abgeschnitten haben, aber Gott sei Dank haben Moment, was haben sie gemacht? Sie haben versucht, also das so zu stellen, dass ich mich selbst umgebracht habe. Also ich kann dich so sehr schlecht verstehen. Sie haben die Pulsadern dir aufgeschnitten? Ja, aber die haben das ja nicht da gemacht, wo es sein soll, sondern 2 Zentimeter höher. Also ich habe zwar ein bisschen geblutet, Ja, und aber ich bin nicht ausgeblutet sozusagen. Das haben die Männer aber gemacht? Ja, das haben die Männer gemacht. Und was haben die dann mit dir danach gemacht? Danach haben sie Loch gepuddelt und haben sie mich da reingeschmissen. Was haben sie gemacht? Sie haben mich lebendig begraben. Sie haben dich lebendig begraben? Ja. Diese Männer haben dich lebendig in ein Erdloch geworfen? Ja. In einer Kiste? Nein, nein. Sie haben dich in ein Erdloch geworfen und Erde über dich geschüttet? Ja, es war so kalt, es hat so gebrannt, ja. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja. Maria, aber wir reden miteinander, du bist nicht gestorben. Nein. Wie hast du es, oder wer hat dich gerettet aus diesem Erdloch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß das wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich ja, meine Nägel, alles war voller Erde und ich war so dreckig und ich habe gestunken und ich habe Fieber gehabt und dann bin ich ja so durch den Wald und das hat alles so gestachelt in meine Füßen und oh nee, und der Matsch und Schnee. Das heißt, du hast wahrscheinlich, ohne dass du dich daran erinnern kannst, dich rausgewühlt wieder aus diesem Erdloch. Und bist dann durch den Wald geirrt und dann hat dich irgendjemand gefunden? Genau, sowas. Das ist ja unfassbar. Jemand hat mich gefunden. So eine alte Frau, ja, so eine Oma. Ja, sie hat mich dann nach Hause gebracht. Das kann ich mich noch erinnern. Ich wollte klingeln und die Klingel, die war so extrem weit. Ich hab's nicht geschafft. Ja, ich hab's nicht geschafft. Und dann habe ich ja nur noch meine Mutter gehört, wie sie schrie. Und ich bin dann ins Bett. Habe ich mich, was weiß ich, meine Mama hat gesagt hinterher, dass ich 2 Tage durchgeschlafen habe, also komplett durchgeschlafen. Maria, das war ja noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das heißt, in der tschechischen Republik. Gab es noch das kommunistische Gesellschaftsregime. Ja. Hat man diese Männer je gefunden? Nein. Nein, niemand, keinen? Nein, meine Mutter hat mich dann weggeschickt. Ich hab, Aber lass mich kurz fragen, einen von denen kanntest du doch, das heißt, du hättest die Polizei doch auf die Spur führen können. Ja, habe ich auch gemacht. Aber da ich ja minderjährig war, hat praktisch diese Anhörungen und diese Gerichtsprozess und das alles, diese Briefsache, ja, also die wurden nicht von meiner Mutter wahrgenommen, die Termine. Und das wurde von meiner Mutter praktisch auch begraben. Also das heißt, deine Mutter, obwohl ihrem Mädchen so ein unfassbares Leid angetan wurde, hatte Angst vor dieser verwandtschaftlichen Verwicklung? Nein, das war nicht wegen dieser Familie. Nein. Das Problem lag daran, dass während ich da die 2 Tage geschlafen habe, hat jemand bei uns die Tür mit Benzin übergossen und angebrannt. So, und meine Mama, sie hat ja... Angst? 6 Kinder. Ah ja, sie hatte Angst vor weiterem Unglück. Genau, sie hatte Angst um andere Kinder. Das ist ja unfassbar. Und, da hat sie versucht, mich wegzuschicken, also zu meiner Tante nach Slowakei. Verstehe. Nur ich bin ja dann statt zu Bahnhof, bin ich ja mit der Taxe, die sie bezahlt hatte, bin ich zum Krankenhaus und gleich auf ITS. Und da kam auch die Polizei und ja, da musste ich eine Aussage machen. Ich war ja auch froh irgendwo darüber, aber wie gesagt, da wurde nichts dagegen unternommen. Maria, wie lange lebst du jetzt in Deutschland? Wie bitte? Wie lange lebst du jetzt schon in Deutschland? Seit 97. Ja. Bist du je ordentlich psychologisch behandelt worden nach all diesem Leid, was man dir angetan hat? Ordentlich nicht. Ordentlich nicht. Ich habe gerade gemerkt, als du erzähltest, dass man dich eingegraben hat in die Erde, dass du da fast angefangen hast zu weinen. Ja. Das heißt, allein wenn du das erzählst, kommen wahrscheinlich diese unglaublichen, für uns alle unfassbaren Emotionen und Gefühle wieder hoch. Ja, weil ich, wenn ich das so dir erzähle oder wenn ich das jemandem erzähle, dann ist das halt... Weißt du, dann kommt das wieder hoch. Verstehe, sind die Bilder so nah, obwohl das 20 Jahre fast, ja. Es ist ja so unglaublich, auch die Anhäufung dessen, was man dir angetan hat. Maria, ich möchte... Ich hätte sterben sollen, aber das wollte jemand nicht, oder? Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja, ja, und du bist eine sehr starke junge Frau, ja, sehr starkes junges Mädchen gewesen, die sich in ihrer letzten Kraft hat befreien können. Ja. Weiß ich nicht. Maria, jetzt müssen wir aber ganz in Ruhe im Hintergrund noch mit dir sprechen. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Du hast gerade angedeutet, das war noch keine richtig gute psychologische Hilfe, die man dir halt zukommt. Also der Psychologe war sehr gut. Also ich habe ihn erst vor 3 Jahren kennengelernt. Ne? Ich hatte auch epileptische Anfälle und. Mhm. Das war ganz die Zeit in eurer Sendung, das reicht nicht. So, und diese, das glaube ich, ja. Ja, dieser Psychologe, er hat mich unter die Arme gegriffen, aber leider Gottes ist das ja halt in Berlin. Mhm. Und der war der Einzige, den ich an mich herangelassen habe, wo ich mich öffnen konnte, wo ich das erste Mal erzählen konnte. Umso mehr bedanke ich mich bei dir für das Vertrauen, dass du das mir erzählt hast und dass du das vor allen Dingen, dass du die Kraft auch gehabt hast, das hier so in aller Öffentlichkeit zu erzählen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Vielen, vielen Dank. So, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin, das ist eine Frau, wie gesagt vorhin schon, eingehend sprichst und wir überlegen, und die Heide wird sicherlich noch vielleicht Ideen haben, wie dir noch zu helfen ist, was man noch tun könnte. Ja. Liebe Maria, dann bitte ich dich aufzulegen. Und du wirst vielleicht nicht sofort, ich glaube, die Heide ist gerade noch im Gespräch, aber du wirst auf jeden Fall in den nächsten 10 bis 15 Minuten zurückgerufen. Ja, ich bedanke mich bei dir. Alles Gute wünsche ich dir von mir. Und deinen Zuschauern schönen Abend noch. Sehr nett von dir, sehr freundlich, vielen Dank. Ja. Du legst auf und wir melden uns bei dir. Und danke, dass es dich gibt. Das ist schön. Ich danke dir. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute Nacht. Das Thema heißt, ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die Opfer eines Verbrechens geworden sind. Wir haben ja gerade ein sehr unfassbares Verbrechen gehört. Vielleicht aber auch mit Tätern, die ein Verbrechen zu verantworten haben, die verurteilt wurden und die über ihre jetzige Haltung zu ihrer Tat sprechen möchten. 0800 220 50 50. Hier ist Patricia. Patricia ist, wo ist sie? Hier, 29. Guten Morgen, Patricia. Hallo Jürgen. Hallo Patricia. Ich bin noch total geschockt von der Geschichte eben von Maria. Also ich bin nicht aufgeregt, sondern einfach nur unglaublich berührt, weil ich irgendwie es nicht fassen kann, wie grausam Menschen sein können. Sie sollte sterben. Das hatten die Täter im Sinn. Ja, es ist furchtbar, was dann hier an Ängsten hervorgerufen wird. Also es ist irgendwie unglaublich, dass jemand ohne Grund so etwas tut. Ja. Ich bin auch ein Opfer. Du bist auch ein Opfer. Erzähl, was dir passiert ist. Und zwar ist es 8 Jahre her. Mein Ex-Freund, nachdem Schluss war, ist er nach einer Weile bei mir in die Wohnung eingebrochen und hat versucht, mich umzubringen. Also ist nicht klargekommen damit, dass jetzt Schluss ist, und wollte sich irgendwie rächen. Wie lange warst ihr oder wart ihr zusammen gewesen? Wir waren 2-3 Jahre zusammen und ich habe schon ganz lange probiert, aus der Beziehung wieder auszubrechen, dann auch mit psychologischer Hilfe, weil mir das überhaupt nicht gut tat. Mhm. Das war schon so eine ungute Beziehung. Ja, dann ist er bei dir in die Wohnung eingebrochen, genau, regelrecht. Genau. Also es war im Erdgeschoss, es war dann gar nicht so schwer. Er ist einfach hat das Küchenfenster aufgehebelt und zu welcher Tageszeit war das? Es war nachts. Nachts? Also Freitagnacht. Das heißt, du warst im Schlafen? Nein, ich war aus und kam dann um 12 einfach nach Hause, habe die Tür aufgemacht und habe gemerkt, dass er da ist. Also ich habe so einen kalten Zigarettenrauch gerochen und habe irgendwie sofort die Assoziation gehabt, dass er jetzt drin ist. Und dann habe ich das Licht angemacht und habe gesehen, dass er so ein ganz, ganz verändertes Gesicht hat, so ganz versteinert, so ganz böse, und dass er schon so Sachen vorbereitet hat, also auf meinem Bett lag dann so Handschellen und so Schnüre, und er hatte ein Messer, hat sich so ein Messer gekauft, das hatte er also an der Hose, an der Schnalle irgendwie befestigt gehabt. Und ich habe sofort gewusst, dass ich irgendwie, dass es um mein Leben geht und dass ich da raus muss, dass ich aus dieser Wohnung raus. Das war dir sofort klar, das ist jetzt todernst. Das war mir sofort klar, das war. Weil du ihn kanntest und das irgendwie einschätzen konntest. Genau, und ich habe auch gesehen, dass das irgendwie die Situation total verändert ist und das ist wirklich richtig, also um mein Leben geht. Als ihr euch dann gegenüberstandet und das Licht war an und ihr habt euch ansehen können, hat er irgendwas gesagt? Ja, hat mir irgendwie angekündigt, dass jetzt hier irgendwie die Abrechnung stattfindet und dass jetzt gleich Blut spritzen wird. Also Hat er sogar gesagt? Er hat das sogar gesagt, also das hat irgendwie noch den Ernst der Situation unterstrichen. Und dann? Ich habe nicht gewusst, wie ich da rauskommen soll. Ich habe so eine Geistesgegenwart gehabt, dass ich hatte so einen Adrenalinschub im Kopf, im Hirn und habe gesagt, ich muss ihn reinlegen, weil weil er mich sonst hier nicht rausgehen lässt. Ich habe vorgetäuscht, dass ich auf die Toilette muss und habe angedeutet, dass ich meine Hose ausziehe. Und in dem Moment hat er auch von mir abgelassen, weil er hat schon so ein bisschen ist schon ein bisschen handgreiflich geworden. In dem Moment bin ich sofort zur Wohnungstür rausgeschossen, weil ich wusste, ich muss auf die Straße raus, sonst werde ich mich nicht retten können. Und der ist nicht hinter dir hergelaufen? Der ist mir hinterhergelaufen und ich bin natürlich mit aller Kraft, ich bin sonst nicht so eine Sprinterin, bin ich zur Haustür und habe die aufgerissen und habe mich da versucht, am Rahmen irgendwie festzuhalten. Er hat natürlich an mir gezerrt. Hast du geschrien? Ich habe sofort geschrien. Wohnen da mehrere Leute im Haus? Also vom Haus hat niemand reagiert. Erstaunlicherweise hat überhaupt niemand sich gerührt, aber es war Freitagabend, waren Leute auf der Straße und gleich kam da eine Frau mit einem Mundhund und gesagt, sie holt die Polizei und dann hat er von mir abgelassen, ist abgehauen. Aber das hat schon, ich kann gar nicht abschätzen, wie lange dieser Kampf ging, weil meine Fingernägel waren weg. Die habe ich mir komplett abgerissen, weil ich mich da so versucht habe festzuhalten am Türrahmen und nicht ins Treppenhaus gezogen zu werden. Und er ist dann abgehauen, als dann die Leute reagiert haben. Und dann fing das Abenteuer eigentlich erst an, weil er war dann halt auf freiem Fuße und ich habe gewusst, irgendwie muss ich mich total hüten. Also ich hatte totale Todesängste, also in dem Moment Todesangst und danach Todesängste. Aber hast du an dem Abend nicht noch die Polizei angerufen? Ja, die Polizei kam sofort, weil eben Leute auf der Straße reagiert haben. Das war mein Glück. Und du hast ihn dann angezeigt gleich? Ich habe ihn gleich angezeigt. Aber das Ganze war irgendwie total unangenehm, weil es irgendwie dann darum ging, ob es jetzt versuchte Vergewaltigung war oder nicht und welches Dezernat sich jetzt damit befasst. Und ich saß da die ganze Nacht auf der Wache total fertig. Und es dauerte dann noch ein halbes Jahr, bis sie ihn dann mal bei einer ganz anderen zufälligen Kontrolle verhaftet haben. Das heißt. Ach du lieber Gott, das heißt, du hast ein halbes Jahr Angst gehabt? Ja, ich habe ein halbes Jahr richtig Todesangst gehabt, hab mich nicht getraut, allein auf die Straße zu gehen. Hat er denn nochmal in diesem halben Jahr irgendwie versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Nein, weil er mich nicht gefunden hat. Ich musste mich wirklich verstecken. Wo hast du dich versteckt? Ich war bei meinen Eltern, ich war bei Freunden, ich bin nicht alleine irgendwo hingegangen. Ich hatte auch an der Hochschule immer Angst, weil er wusste ja, wo ich studiere und... Also es war furchtbar, also es war wirklich ganz furchtbar. Also du bist dann gar nicht mehr in diesem halben Jahr in deine Wohnung gegangen? Nein, also ich habe die dann auflösen müssen und dann, ich wollte da ja auch gar nicht sein, das ist furchtbar. Und ich wusste nicht, ob sie ihn jemals verhaften, weil also es wird ja, also nach Verbrechen wird ja auch nicht so richtig gesucht, sondern es wird ein Haftbefehl erlassen und dann tut man nicht so richtig was. Und so, nach einem halben Jahr hat man ihn dann erwischt irgendwo? Genau, man hat ihn erwischt, weil er sich alleine gestellt hat. Also er hat sich in die Psychiatrie selbst gestellt, weil er Angst hatte, sich selbst umzubringen. Ach so. Und was ist dann aus der ganzen Geschichte geworden? Er ist verurteilt worden, es gab ein Verfahren, da musste ich ihm nochmal gegenüberstehen bei der Verhandlung. Wie war das für dich, als du ihn dann nochmal gesehen hast? Das war total furchtbar, also es war wirklich komisch und also es war, weißt du, das war ja irgendwie mein Freund, jemand, den ich sehr geliebt habe. Das war der erste furchtbar. Mann, mit dem ich so richtig zusammen war und gewohnt habe und dann wurde er zu meinem allergrößten Feind und hat das natürlich bei der Verhandlung abgestritten. Er hat es abgestritten, er hat es nicht eingesehen. Er hat behauptet, dass er, pass auf, das ist jetzt die Geschichte, er hat behauptet, dass er mich fesseln wollte, damit ich zugucke, wie er sich umbringt, sozusagen als Rache, weil ich ihn dann verlassen habe und so böse zu ihm war. Hältst du das vielleicht sogar für möglich? Ich halte das im Nachhinein sogar für möglich, aber ich weiß nicht, was mir lieber gewesen wäre, dass er mich umbringt oder dass ich das mit ansehen muss. Zu was ist er dann verurteilt worden? Er ist verurteilt worden zu 2 Jahren Haft wegen Körperverletzung, also versuchter Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Freiheitsberaubung und ist dann ein bisschen früher rausgekommen. Hattest du dann wieder Angst? Ich hatte wieder Angst. Ich hatte auch währenddessen, also weißt du, die Nachfolgen von so einem Erlebnis sind ja furchtbar. Also es ist jetzt 8 Jahre her. ich habe seit der Zeit keine Beziehung mehr gehabt. Und ich habe ganz lange, also bis vor kurzem, hatte ich totale panische Angst vor Männern. Mhm. Weil ich irgendwie nicht das Vertrauen habe, dass wenn ich mal sage, nein, jetzt Schluss und so. Du hattest diese Beziehung damals ja auch beendet. Ich habe sie damals beendet. Mhm. Und das war ein ganzer Prozess, bis ich das konnte, weil das irgendwie, das war so ein Mann, der mich so ein bisschen eingewickelt hat. Mhm. Das war so ein ganz gut aussehender, attraktiver Typ, der mich irgendwie, irgendwie hat er mich da so erwischt, dass ich da sehr viel, bin da so richtig erkrankt irgendwie an dieser Beziehung. Und als ich es dann endlich geschafft habe, kam halt eben dieses dicke Ende. Nachdem er aus dem Knast wieder rausgekommen war, hat er sich dann nochmal bei dir gemeldet? Er hat sich nicht gemeldet. Ich habe über ganz viele Ecken erfahren, dass er dann sofort am nächsten Tag eine neue Beziehung angefangen hat, dass er eine neue Frau kennengelernt hat. Das heißt, vor diesem Mann hast du jetzt keine Angst mehr? Ich habe jetzt, doch, ich habe immer noch Angst, aber ich habe jetzt nicht mehr solche panische Angst, weil das ein bisschen mehr in die Vergangenheit abrutscht. Ich bin auch in eine andere Stadt gezogen, aber ich habe immer noch... Also ich suche immer noch meine Wohnung, wenn ich nach Hause komme, so gucke ich erstmal in alle Ecken, ob da nichts ist. Mhm. Also ich habe diese Angst und ich habe so eine übertragene Angst eben vor... Mhm. Aber was für eine Geistesgegenwart, dass du da gesagt hast, ich gehe mal auf die Toilette. Ich habe es gerade gar nicht richtig kapiert. Du hast gesagt, ich gehe auf die Toilette und ziehe die Hose aus, oder... Er hat dann kurz von mir abgelassen, weil ich ihn getäuscht habe. Ich habe gesagt, jetzt komm, jetzt lass uns mal drüber reden und jetzt lass mich doch in Ruhe, ich muss dringend aufs Klo. Mhm. Und dann hat er irgendwie kurz von mir abgelassen und dann hat er mich tatsächlich auf Toilette gehen lassen. Mhm. Also ich finde es im Nachhinein auch unglaublich, wie ich reagiert habe und vor allem auch, wie ich schnell gerannt bin und das war alles unglaublich. Innerhalb von Zehntelsekunden hat das Gehirn das so geschaltet, ne? Genau. Und entschieden. Ja. Weil wer weiß, was von uns passiert wäre. Du hast du dein Studium inzwischen beendet? Ja, wahrscheinlich, natürlich. Genau, natürlich. Ich habe mein Studium beendet. Und was machst du vom Beruf? Das mag ich irgendwie gerade nicht sagen, weil okay. Nein, definitiv. Bin, aber ja. Das passt alles. Ja. Aber wenn du so viele Jahre, Patricia, von so einer Angst noch beherrscht wirst, das schreit ja geradezu danach, dass du intensiv psychologisch, psychotherapeutisch... Ich habe Therapien gemacht. Ich habe wirklich mich ausführlich beschäftigt danach, weil ich war ja überhaupt nicht lebensfähig danach. Mhm. Und mittlerweile lebe ich auch alleine. Das ist ja irgendwie ein Riesenerfolg für mich. Mhm. Ich habe wirklich 5 Jahre lang am Stück oder so Therapie gemacht. Also ich bin eigentlich schon betreut worden. Aber es hat nicht wirklich genutzt? Nein. Oder nicht? Ich glaube, da gibt es Grenzen, wie weit man das irgendwie dann auslöschen kann. Ja, das ist immer die große Frage. Das ist die ganz große Frage. Würde ich natürlich auch gerne, dass du mit meiner Psychologin gleich nochmal sprichst, die auch noch einen ganz anderen Ansatz hat. Sie ist Psychoanalytikerin. Vielleicht kann sie dir von der Seite auch noch irgendwie vielleicht ein bisschen dich informieren. Ein Gespräch kann ja nicht schaden. Ja, gerne, wenn ich die dann nicht zu sehr in Anspruch nehme. Nein, dafür sind wir ja hier und dafür ist das alles so geregelt. Mhm. Ja, also auch da kann man natürlich nachvollziehen, was für ein Horror das ist und auch was auch da für eine Todesangst dann durch einen durchrast und alles verändert, vielleicht dann für viele, viele Jahre. Und weißt du, ich ärgere mich so ganz arg über die Auswirkungen, weil der Typ kam raus aus dem Knast und hat sofort eine neue Frau an der Hand. Ich meine, die beneide ich natürlich nicht, also es tut mir sehr leid. Aber ich bin jetzt seit 8 Jahren Solo und meine allerknackigsten Jahre sind quasi gehen ins Land. Naja. Und, naja, geht ja noch. 29 ist ja noch alles wunderbar. Also. Geht ja noch, aber die Veränderung ist ja auch gar nicht so in Sicht, weißt du, man weiß ja natürlich nicht. Ja. Also es ist definitiv was kaputt in mir. Also so ein Grundvertrauen ist da wirklich weg. Ja, also ich fände es sehr wichtig, interessant, dass wenn du mit meiner Psychologin nochmal sprichst, dass man so ein bisschen abzuklopfen, vielleicht hat sie doch noch einen ganz anderen therapeutischen Ansatz, als den du schon hinter dir hast. Okay. Kann ja sein, vielleicht kommt eine interessante Information für dich raus. Okay, so weit gucken wir mal. Patricia, auch an dich vielen Dank für die Offenheit und den Mut, gesprochen zu haben hier. Ja, gerne, hat mich auch gefreut. Alles Gute wünsche ich dir wirklich. Ich hätte zu vielen Themen anrufen können, aber heute konnte ich einfach nicht anders. Alles Gute wünsche ich dir natürlich auch von Herzen. Ja, danke. Wir melden uns gleich bei dir. Mach's gut, danke. Tschüss. Martin, 37. Hallo Martin, guten Morgen. Moin, moin. Guten Morgen. Bist du ein Opfer oder ein Täter? Ein Täter, ja. Ich bin. Was hast du gemacht? Ich habe in der Gaststätte gearbeitet, habe selber Koks gezogen, bevor ich da angefangen habe. Der Wirt wusste das. Und dann hat er irgendwann innerhalb der ersten zwei Monate von mir verlangt, dass ich auch das Zeug an gewisse Stammgäste weiterverkaufe. Mhm. Also die Kneipe war halt ein Umschlagpunkt für das Zeug. Kokain. Kokain, ja. Mhm. Und das wurde dann immer mehr und immer mehr. Und ja, nach knapp zwei Jahren ist der Laden irgendwann aufgeflogen. Ich bin für drei Jahre eingewandert und daraus habe ich echt das Leben gelernt. Mhm. Das heißt, am Anfang warst du nur in Anführungszeichen Privatkonsument. Genau. Und dieser Wirt hat dich dahin gedrängt, Dealer zu werden. Ja, mehr oder weniger, ja, kann man so sagen. Also der Wirt hat halt, in dem Laden wurde das Zeug verkauft und es wurde halt erwartet, dass unterm Tresen weiterverkauft wird. Warum hast du es mitgemacht? Ich habe den Job gebraucht. Ich habe damals irgendwie meinen anderen Job aufgegeben und brauchte den Job für die Übergangsphase. Und ja, dann... Hast du sehr viel auch zusätzlich über dieses Dealen verdient? Ich habe an dem Koks nie selber verdient. Ich wollte nie selber am Koks verdienen. Ich habe immer das zu dem Preis weitergegeben, dass ich praktisch, dass der Wirt haben wollte, weil ich gesagt habe, ich bin kein Dealer, sondern ich gebe zwar weiter, aber ich will da nicht selber dran verdienen. Nur um mir so die Dimension klar zu machen, wie viel Gramm gingen da so pro Woche, frage ich mal, über den Tisch? Also am Abend waren das 30 bis 50 Gramm. Ach du lieber, am Abend 30 bis 50 Gramm? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, das waren halt 20, 25 Gäste und die jeder mindestens 2 Gramm genommen haben. Mhm. Also ich war zum Schluss bei selber 4 G, die ich am Tag selber gezogen habe. Also 4 Gramm pro Tag? Ja. Mhm. Da bin ich morgens aufgestanden, das erste, was ich gemacht habe, die anderen Leute sich die Nase putzen oder die Zähne putzen, habe ich sie erstmal in den Lein gelegt. Also das ging? Du hast es gerade gesagt, wie lange ging das? Das ging gute 2 Jahre. Zwei Jahre? Konsumiert habe ich 3 Jahre und gearbeitet und gedealt habe ich 2 Jahre. Aber wenn du sagst, ich brauchte diesen Job, dennoch, wurde dir nicht denn irgendwann klar, auf welchem Vulkan du da tanzt? Natürlich, ich habe mich selber über mich geärgert, aber andererseits habe ich auch gesehen, dass ich das relativ gutes Geld in der Kneipe verdient habe, dass ich gutes Trinkgeld hatte und dass ich auch teilweise halt für meinen Koka nicht mehr selber aufkommen musste, sondern dass ich immer eingeladen worden bin. Ich wollte gerade sagen, allein von dem, was du in der Kneipe verdient hast, konntest du deinen Kokainkonsum ja nicht finanzieren. Nö, das ist richtig, aber es ist halt unter Konsumenten ist es halt so, dass man sich gegenseitig einlädt. Mhm. Und gerade ist es, wenn derjenige dann irgendwie das Zeug austeilt, dann kriegt er auch mal schnell eine Nase gelegt. Mhm. Wie ist die Sache aufgeflogen? Angeblich ist der Laden 3 Monate lang von gegenüber praktisch durch Ferngläser bewacht worden und dann stand irgendwann das SEK im Laden. Und da waren gut 100 Gramm im Laden. Ja. Und ja, ich war allein verantwortlich für den Tresen. Ja. Das heißt, verurteilt wurdest nur du, nicht der Wirt? Der Wirt ist auch verurteilt worden, weil natürlich das in seinem Laden gelaufen ist und weil er auch dabei beobachtet worden ist, aus Vergangenheitsgeschichten. Zu wie viel wurde er verurteilt? Der hat 11 Jahre gekriegt. 11 Jahre? 11 Jahre. Auch wegen anderer Sachen noch. Weil da wohl auch Waffen gehandelt worden sind. Von dem Scheiß habe ich zum Glück selber nichts mitgekriegt. Aber dein Urteil war? Mein Urteil waren 3 Jahre. 3 Jahre. Die ich auch komplett abgesessen habe. Und danach komplett die Finger vom Koks gelassen? Ich bin seitdem komplett clean. Ich bin, ich trinke gerne nochmal ein Bier oder 5, aber alles andere fasse ich nicht mehr an. Ich rauche keinen Joint mehr, ich ziehe keine Nase mehr. Bin meine Familie dadurch losgeworden, meine Ex-Freundin, meine Kinder, meine Familie, meine Eltern, alle wollen keinen Kontakt mehr mit mir haben, weil mit dem Pusher will keiner Kontakt haben. Wenn man so über so einen langen Zeitraum so viel Koks pro Tag konsumiert, verändert das ja die Persönlichkeit wahrscheinlich enorm. Jein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich weiß nicht, ob ich charakterlich relativ stark bin oder wie auch immer. Bei mir war es immer so, ich konnte auf Koks laufen bis zum geht nicht mehr. Aber habe mich selber eigentlich nicht verändert. Mhm. Ich merke das bei anderen Leuten, die ziehen die ersten 2 Nasen und dann werden sie aggressiv. Das ist, aber da reagiert jeder anders. Manche Leute reagieren ja auch auf Pillen ganz anders als andere. Mhm. Du hast dann von heute auf morgen aufhören müssen, nachdem die Sache aufgeflogen war. Gab es so einen psychischen Entzug? Den psychischen Druck gab es und ich konnte auch irgendwie die ersten 6 Wochen im Bau konnte ich echt nicht pennen. Bin dann da früh irgendwie rauf und runter gelaufen, habe Furchen in die Zelle getreten, habe meine Mitgefangenen in Wahnsinn getrieben. Ja. Aber nach 6 Wochen ging das dann eigentlich. Also, wie lange bist du jetzt aus dem Knast schon wieder raus? Seit gut 2 Jahren eigentlich. Ja. Was würdest du sagen? Inwiefern hat diese Geschichte dein Leben verändert? Insofern verändert, als dass ich ganz genau überlege, mit wem ich feiern gehe. Ich gehe gerne noch feiern. Mhm. Aber ich überlege mir ganz genau, mit wem, weil ich nicht wieder mit Leuten feiern gehen möchte, die auf Droge feiern müssen oder die nicht anders können, als dass sie jetzt sich eine Nase oder eine Pille schmeißen. Ja. Naja, das Leben verändert auch, was du gerade gesagt hast, dass du den Kontakt zu deinen Eltern sogar verloren hast. Und meine Eltern, meine Kinder, meine Ex-Freundin, das fehlt mir natürlich tierisch. Also du hast auch Kinder? Ich habe Kinder, ja. Und du hast keinen Kontakt mehr zu den Kindern? Leider nicht mehr. Hat man dir den Kontakt entzogen aufgrund dieses... Mir ist der Kontakt nicht untersagt, aber die Mutter hält mich halt fern. Und deine eigenen Eltern wollen auch keinen Kontakt mehr mit dir? Meine Eltern, ja, die lockern sich gerade wieder so ein bisschen... Aber das ist halt eine ganz harte Arbeit. Also denen musst du wirklich beweisen, dass du nicht mehr drauf bist. Das heißt, die Eltern und die Umgebung war regelrecht bestürzt, als sie das dann erfahren hat, weil die gar nicht geahnt hatten? Ich habe damals viel Sport gemacht und war eigentlich gut drauf und hat kein Mensch mit gerechnet, dass ich so drauf war. Mhm. Und vor allem, dass ich das Zeug auch noch verticke nebenbei. Ne? Mhm. Das heißt aber, zu den Eltern, das lockert sich, die lockern sich ein bisschen. Sie sehen jetzt, dass ich mich selber ändere. Mhm. Und das wird halt langsam wieder, oder ich hoffe, dass es langsam wieder wird. Ja. Aber was halt fehlt, sind die Kinder. Ne? Was hast du aus der Zeit im Knast mitgenommen? Die Zeit im Knast war halt so, das ist so ein Leben zwischen Himmel und Hölle. Du hast Tage und Momente, wo du verzweifelst, wo du alleine bist, wo du denkst, scheiße, was ist das hier? Ein Strick wäre wie eine Erlösung. Mhm. Und andererseits hast du Momente, wo du mit Kameraden oder Zellengesellen zusammen bist oder Knastkameraden zusammen bist. Mhm. Das erinnert dich schon fast an die Bundeswehr, wie es damals war. Ja. Aber gab es immer wieder Phasen, wo du dich auch sehr, sehr, sehr über all das geärgert hast, dass du dir das eingebrockt hast? Natürlich. Ich würde diesen Scheiß nie wieder machen. Ich möchte da nie wieder hin. Nun sagt man ja, im Knast, wenn man will, kriegt man alles. Gab es da irgendwie geheime Angebote, dass du sogar im Knast hättest an Koks kommen können? Ich hätte an alles kommen können. Also ich hätte an Tabletten, ich hätte an Trips kommen können, ich hätte an alles kommen können, wenn ich das gewollt hätte. Aber ich habe das auch als Schritt rausgesehen und habe gehofft, dass ich irgendwie diese 3 Jahre vielleicht sogar verkürzen kann, wenn ich mich da gut führe. Aber das ist für 3 Jahre ist es halt, auf gute Führung früher rauszukommen, ist schwer. Vielleicht, oder gab es sogar auch Überlegungen, dass du letztendlich dankbar warst, dass das dann aufgeflogen war, die ganze Sache? Ja, im Endeffekt schon. Also im Endeffekt weiß ich halt, was für eine Scheiße ich gebaut habe. Mhm. Und bin dann froh, dass ich da nicht weiter drin gehangen habe. Was machst du heute beruflich? Heute bin ich selbstständig, mache Computeradministration und mache Fernsehproduktion und ähnlichen Scheiß. Ah ja. Und da hat sich der Freundesgeist, nachdem du rausgekommen bist, komplett erneuert und verändert? Großteils geändert und erneuert, aber es gibt noch ein paar alte Leute, die zu mir gehalten haben und mit denen ich das sind wirklich Kinderwagenfreundschaften. Mhm. Mit denen ich noch wirklich richtig viel Kontakt habe und auf die ich auch wirklich stolz bin, dass sie sagen, weißt du was, die kennen dich so lange, du bist kein schlechter Mensch. Wie lange hattest du denn vorher eigentlich schon so mit Koks zu tun gehabt, bevor das da in der Kneipe losging? Ein gutes Jahr vielleicht oder knapp 2. Also, ja. Und drauf gekommen, durch wen? Durch Freunde und Bekannte, irgendwie in Kneipen, zusammengesessen, Bierchen getrunken. Und dann gingen die halt immer wieder mal zu zweit auf Toilette und fragt man halt immer, was macht die eigentlich? Und so geht die wieder zu zweit auf das Scheißhaus. Und dann, komm mal mit und probier doch mal. Und nimmst du die erste Nase und stellst fest, kannst gut drauf laufen. Mhm. Und dann die nächste und die nächste. Und dann ziehst du halt mal 5 Lines am Abend. Ja. Und dann gehst du weiter auf den Kiez. Ich habe auch im Kiez eine Zeit lang gearbeitet und dann gehst du nicht morgens um 9 nach Hause, sondern mittags um 1. Mhm. Und heute ist ganz klar der Grundsatz, nie wieder Koks. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich kann nur jedem davon abraten, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke Martin, auch für deine Offenheit, dass du angerufen hast und gesprochen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Bis dann, tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute. Unsere Sendung Ein Verbrechen hat mein Leben verändert. In der Technik Stefan Waltershagen. Morgen sind wir wieder da, natürlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Live mit einer freien und offenen Themensendung. Also, ihr könnt anrufen zu jedem Thema und ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50 und um 1 geht's dann los. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.